Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Dieses Mal nicht nur mit David Hein, sondern eine Premiere in den Lästerschwestern. Zwei Frauen sind da. Oh mein Gott. Ja. Hallo. Ist auch gleich eine ganz erotisierte Stimmung hier geworden. Wir haben ja die Vero und die Maxi vom Podcast Schwarzes Konfetti. Danke für diese Einleitung. Mhm. Stellt euch auch am besten selber vor, was macht ihr denn bei Schwarzes Konfetti? Ach jetzt, Maxi zeigt direkt auf mich. Hallo, ja, ich bin Vero Gottschling und bin ein Teil von Schwarzes Konfetti. Und ja, wir reden eigentlich so über die ganz normalen Probleme einer Frau über 30, ja, als Single in Berlin und reden auch darüber, wie schwer es eigentlich ist, sich selber zu finden, um mit seinen Gedanken klarzukommen, mal ein Man-Eater zu sein, mal eine zerbrochene Robin Seele zu sein. Das. Ich kenne das. Ja. Genau. Und überhaupt Frau zu sein in dieser heutigen Gesellschaft. Was bei uns, ich glaube, so ziemlich ausschlaggebend ist, ist, dass wir über ganz viele Themen sprechen, nicht nur über Männer und Frauen und gesellschaftliche Sachen, sondern sehr persönliche Dinge und vor allem, wir sprechen Sachen aus, die andere sich nicht trauen auszusprechen. Mhm. Also, nicht nur sexuell gesehen, sondern auch emotional. Wir machen uns da so ein bisschen nackig und das feiern die Leute, weil sie sich damit sehr gut identifizieren können. Und wie heißt du eigentlich? Ach so, ich heiße Maxi Eichsam. Hi! Das ist ein bisschen so bei uns. Wir sagen auch die Dinge, die sich die anderen nicht trauen, nur haben sie nichts mit Sex oder mit Frauen zu tun. Meistens geht es eher darum, um Influencer und so. Wir können ja ganz kurz erklären, wie das hier zustande gekommen ist. Wir waren neulich, Robin und ich waren beim Spotify Podcast-Dinner und da haben die gedacht, setzen wir doch mal schlaue Leute zusammen an einen Tisch, die dürfen dann dumm gegenüber. Lecker essen. Es gab, was waren das für Zeug? Es gab einen Pilz. Es war veganes, ja, also so ultra vegan. Es war lecker, aber die Hauptspeise war tatsächlich, ich dachte, das wäre die Vorspeise. Ja, ich leider. Auch. Ja, als aber genau, als es bisher kam, waren alle so, warte mal, habe ich die Hauptspeise verpasst? Weil die Vorspeise schon auf dem Tisch stand. So Ines und Leila hatten sich schon gefreut, weil das Ding aussah wie ein Penis. Aber es war dann halt doch nur ein halber Pilz. Ines ist ja Veganerin, oder? Die ist Veganerin. Ja, genau. Ja. Die hatte wahrscheinlich dann auch Spaß. Und da haben sich dann einige kennengelernt. Wir hatten noch, ich glaube, Mordlust saß neben euch. Ich hatte, Klatsch und Tratsch kennengelernt. Die meinten gleich, die machen auch sehr ähnliches Zeug wie wir beide. Und? Ja, müssen wir mal machen. Deswegen hatten wir aber gedacht, so, wir wollen jetzt künftig immer mal wieder andere Podcaster kennenlernen und wollen dieses Mal auch ein bisschen von unserem typischen Konzept abrücken. Wir haben diese Woche keine Themen vorbereitet. Ja, also so ein paar Sachen, die passiert sind, aber wir haben sie nicht groß vorbereitet. Genau, so, weil einfach auch zu wenig los war. Ne? Ape Crime hat sich mit, ihr werdet bei YouTube euch nicht so auskennen, oder? Nein. Also pass auf, ich gucke ganz auf YouTube und ertappe mich auch dabei, was für ein Scheiß ich mir auch auf YouTube angucke. Und zum Beispiel, woran erinnerst du dich an das Letzte? Oh Gott, du bist gut. Ich glaube, ich habe mir wirklich ein Shireen David Video angeguckt, wo sie über ihre OPs redet. Und ja, warum? War das eine bewusste Entscheidung? Naja, ich dachte mir, wie kann man ein Video machen, also über seine Schönheits-OPs, wo man doch weiß, dass man so junge Zuschauer hat. Und da dachte ich mir, wie authentisch kann man das rüberbringen, dass es auch wirklich nicht assig rüberkommt. Ich weiß auch gar nicht, wie am Ende. Was war das Ergebnis? Ich war ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt so cool fand und sie sich da gut rausgeredet hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne sie nicht. Ich hatte die ja kennengelernt. Letztes Jahr haben wir bei Sat.1 so ein, das war so ein Dinner, das nennt sich, oh Gott, wie hieß das? Da kocht ein Koch und währenddessen lernen sich Leute kennen am Tisch und reden über Dinge. Und da habe ich sie kennengelernt und ich hatte vorher von einem Kumpel von mir mitbekommen, sie hatte große Angst vor mir, weil sie weiß, dass ich alle solche Leute und sie auch im Speziellen immer wieder kritisiert habe. Und die hat sich krass vorbereitet. Die wurde von ihrer Managerin hart gebrieft und es war so geil, auf jede Frage, die Moderatöse stellte, hatte sie gleich die passende Antwort. Die dann, wow. Und du merkst das, wie sie dann auch gleich gerade wurde, wie früher in der Schule. So der Kampfpose, wenn jemand eigentlich immer nur pennt und keine Ahnung hat, aber dann einmal die richtige Antwort hat, dann machen die sich so gerade, wenn sie was wissen. Mhm. Und so machte sie sich dann auch. Und ich fand das sehr niedlich, dass deswegen habe ich sie auch in Ruhe gelassen bei dem Dreh. Fand sie da ganz nett, aber ja, also die hat schon so ein paar Sachen auch in der Vergangenheit. So, ihr Content ist halt nicht der Beste. Und ich hatte sie auch direkt gefragt, weil sie hatte einen krassen Hintern. Also ich dachte, da sind Einlagen drin. Deswegen habe ich gefragt, ob sie sich den hat machen lassen. Sie behauptete aber nein. Hey, das sind doch 100 Pro Po-Implantate, dachte ich. Krass, dass du einfach direkt fragst. Finde ich gut. Ja, warum nicht? Hey, aber ich dachte, ach so. Ich wollte das halt wissen. Ich fand das spannend, weil ich dachte, es müssen Einlagen sein, weil der Hintern so krass nach hinten geragt hat, weil sie auch so ein enges Kleid anhatte. Und sie sagte aber nein, es gibt Übungen, wo so nur die Arschbacken. Wow. Ey, du, das bräuchte ich auch. Ich habe gemerkt, im Laufe der Jahre wird mein Po einfach immer flacher. Ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so, ne? So. Und ab 30. Ich habe Vero, als sie 30 wurde, gesagt, es geht bergab und du wirst es spielen. Und vor einem halben Jahr war es noch so, nee, auf gar keinen Fall. Ich dachte immer, ich hätte einen Arsch, ne? Bis ich mir letztens wirklich. Robin, wie ist das mit deinem. Wo ist er? Der war weg. Wie ist das mit deinem Arsch, Robin? Also ich kann Hosen einfach ausziehen, indem ich den Gürtel aufmache, dann fallen sie einfach runter. Ja, wir wollen heute, wir hatten uns überlegt, bevor wir jetzt uns auf das typische Ding stürzen, haben wir gesagt, wir machen einfach, wir reden einfach im Kreis darüber, was hat uns aufgeregt diese Woche. Ne? Lesser-Schwestern ist normalerweise so dieses Ding, wo wir uns über Influencer-Zeug aufregen, aber vielleicht habt ihr ja auch andere Themen. Ich würde sagen, ich fange mal an. Mhm. Ich habe mich diese Woche ganz besonders aufgeregt, weil ich mich auch gewundert habe. Ich habe eine Mail bekommen, da saß ich gerade in einer Pressevorführung im Kino und dann, es passiert mir öfters mal, dass YouTube schickt dir dann eine Mail und da heißt es dann, Video wurde gesperrt, Video wurde entmonetarisiert. Und diesmal habe ich einen Strike bekommen. Das habe ich wirklich seit vielen, vielen Jahren, habe ich keinen Strike mehr bekommen. Ihr werdet nicht wissen, was es ist, oder? Not really. Strike bedeutet, das ist so, wenn du zum Beispiel urheberrechtlich geschützten Content nutzt und jemand sieht, das ist ja eigentlich mein Zeug. Ach so, und der kann dann dein Video sperren lassen. Und dann bekommst du einen sogenannten Strike. Und bei 3 Strikes ist es eigentlich so, das ist die YouTube-Regel, dann kann YouTube deinen Kanal löschen. Mhm. Also nicht nur sperren, sondern weg ist das Zeug. Das sind Jahre von Arbeit. Plötzlich den Bach runtergegangen. Und es gibt auch sogenannte Community Strikes. Das heißt, jemand guckt ein Video und sagt so, da wird jemand beleidigt oder das ist sexueller Content oder so. Dann kann der dein Video melden und dann wird das dadurch gestrikt. Bei mir ist es jetzt so. Wie viele Strikes hast du schon? Das ist jetzt der erste gewesen. Und er ist, ich glaube, das ist deswegen so witzig, weil ich halt derjenige bin, ne, mit Robin auch, wir regen uns immer über Clickbait auf und so über, wie die Leute ihre Videos benennen und was dann Themen vorkommen. Nun muss man aber wissen, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren eigentlich habe ich noch genau denselben Content gemacht. Da hatte ich so ein wöchentliches Format, wo ich halt nur über solche Sachen gesprochen habe. Und ein Video davon hieß, Heavy Metal ist eine Behinderung und Strom durch Onanieren. Das waren die beiden Hauptthemen des Videos. Ich würde draufklicken, das ist kein Clickbait für mich. Es ist auch spannend. Es ist auch eigentlich, also ne, die Definition von Clickbait ist ja, dass du draufklickst und dann bekommst du nicht mal das, was du nicht erwartest. I hate it. Richtig schlimm, genau. Und Da hast du wenigstens bekommen, denn es ging darum, es ist Jahre her, ne? Ich habe diese Sachen auch, ich habe mich von dem Content losgesagt, weil ich das selber auch beschissen fand, dass ich das gemacht habe. Das sind halt die Sachen gewesen, die sich immer geklickt haben, aber ich habe dann das versucht. Das hast du nicht mehr nötig. Das habe ich nicht mehr nötig, genau. Nötig. Ich bin auch menschlich gereift und ich habe das scheinbar nicht mehr nötig. So, und habe dann irgendwann selbst die Themen, die jetzt nicht so in eine sexuelle Richtung gingen, habe ich dann extra so umbenannt. Mhm. In dem Fall war es so, irgendein Typ in England, ich erinnere mich noch, ist zur Arbeit gegangen, hat gesagt so, ich kann nicht mehr arbeiten, so, weil ich will auf ein Heavy-Metal-Konzert gehen. Und er hat dann angegeben, hat sich eine ärztliche Bescheinigung ausstellen lassen, dass er süchtig nach Heavy-Metal-Konzerten sei. Und dass diese Sucht sei eine Behinderung und aufgrund dieser Behinderung müsse ihn der Arbeitgeber für alle Heavy-Metal-Konzerte, auf die er gehen will, freistellen. Geht das auch für andere Drogen? Ich bin süchtig nach Heroin, können Sie mich bitte freistellen? Ja, oder süchtig nach Sex, könnten Sie mir eine Nutte an meinen Tisch stellen? Oder das wäre super. Es geht wohl nur da. Ich glaube, es war in England. Ich dachte, England ist so stuck up. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war die Newsmeldung, die ich da verarbeitet habe. Oftmals sind solche Sachen ja auch dann, nach 3 Tagen hat dann jemand festgestellt, was haben wir denn da durchgehen lassen? Und dann wird das wieder rückgängig gemacht. Das war die Meldung. Mhm. Und dafür habe ich einen Strike bekommen. Ich hatte dann nochmal nachgefragt. YouTube hat das auch manuell überprüft. Das heißt, da saß dann offenbar ein Mensch da, nicht nur ein Algorithmus, und hat dann das gesehen und sagte, vielleicht selber ein Heavy-Metal-Fan. Weil was ich dachte, ist halt, dass jemand da saß, so, was weiß ich, sitzt Drachenlord da, den werdet ihr auch nicht kennen, aber ne, okay. Metal ist so sein Ding, sitzt da und sagt so, warte, das ist eine Behinderung, na, dem werde ich es zeigen. Und ne, Kann jeder dir einen Strike geben oder dich hier melden? Nein, so funktioniert das nicht. Du kannst das melden und wenn es genug Leute melden, dann kommst du halt irgendwann in eine manuelle Überprüfung. Und was halt hier sein kann, ist, dass das allein durch den Titel, dass halt Onanieren und Behinderung einfach schon irgendwie, ich glaube nicht, das ist ja gar nicht möglich, dass manuell sich wirklich jeder diese Videos anguckt, wenn die gemeldet werden. Das wird ja völlig ausarten. Und deswegen glaube ich, dass sie sicherlich so einen Titel-Thumbnail angucken und sagen so, ach ja. Wahrscheinlich, ja. Also das Thumbnail war, glaube ich, ich hab ja schon immer drauf geachtet, dass da nicht irgendwie nacktes Fleisch drauf zu sehen ist oder so. Ich fand es nur sehr interessant, weil was eigentlich ist ja in den YouTube-Richtlinien auch verzeichnet, dass man nicht clickbaiten darf, dass man auch nicht zu anzüglich werden darf. Und das sind diese Sachen schon, das gebe ich ganz offen zu. Das ist ja, wie gesagt, auch nicht ohne Grund eine Phase, die ich hinter mir gelassen habe. Aber dann bist du halt bei weitem nicht derjenige, der dafür am bekanntesten ist. Ich dachte halt so, ey, das ist halt geil, was halt alles durchgeht. Ne? Shirin David und so, die sind ja noch ein paar von den weniger krassen. Ich weiß nicht, ob ihr Katja Krasavice schon mal gehört habt. Die war doch im Big Brother Haus, oder? Ja, genau, daher kenne ich sie. Und da ist halt jedes Video im Grunde nur, ich ficke mit meiner Nichte, ich ficke mit bla bla bla. Das ist doch also, Clickbait. Das ist Clickbait. Ja, okay. Das ist, ne? Nein, in dem Fall ist das kein Clickbait, die macht das dann auch wirklich. Nee, aber Entschuldigung, man geht doch auf die Videos von Katja rauf, in der Hoffnung, dass sie wirklich auf YouTube Sex hat. Ja, wobei ich glaube, mittlerweile wirklich auch nicht mehr. Einbläst, Also ich glaube, dann musst du schon passiert. Wirklich zurückgeblieben sein, wenn du nach dem 500. Video denkst, also ich glaube, diesmal fickt sie ihn wirklich. Genau, aber das Ding ist so, da klicke ich aber mal rauf jetzt. Das ist doch wirklich Clickbait. Also ich gehe doch da immer wieder rauf, um vielleicht immer mehr Nippel zu sehen und sonst was. Ich meine, also da dachte ich auch für einen kurzen Moment, ach, wie witzig. So, aber muss ich mit leben. Ich werde jetzt auch mal nochmal die alten News durchgucken, die ich gemacht habe. Das ist so dieses Format gewesen. Da waren ein paar dabei, da könnte ich mich heute auch ohrfeigen. Tatsächlich ist eins meiner, ich glaube, das meistgeklickte Video, was ich habe, ist fast 3 Millionen Klicks. Das habe ich mit Joyce Ilk gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und das hieß irgendwie die Busengrapscherin. ganz schlimm. So, und wenn ich das immer wieder sehe, wenn ich immer durchgucke, die Liste, was so wie viele Klicks diese Videos haben, denke ich mir, kann das nicht einfach weggehen. Aber ich will es auch nicht löschen, weil ich mir immer denke, es gehört ja eben auch zur Vergangenheit dazu. Wenn ich mich dafür schäme, dann eben auch zurecht. Dann so, sehen ja auch die Leute, dass du dich weiterentwickelt hast, eben, oder? Eben, das ist ja meine Rede. So, ja, das ist mein Aufreger. David Hein ist Clickbaiter der Woche und hat einen Strike dafür bekommen. Ganz großes Kino. Applaus dafür. Danke dafür. Auch mal über sich selber lästern können. Auch mal über mich selber lästern. Ja. Aber auch über den YouTube-Algorithmus oder den Typen, der Heavy Metal hört und bei YouTube arbeitet und einfach gesagt hat, ja, das ist auf jeden Fall Strike wert. Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt in die Richtung im Kreis hier weiterlaufen? Nee, und oder soll keine ich Reihenfolge. Ja, Maxi, doch, du musst jetzt eigentlich. Bei dem, also der Vorlage, fällt mir jetzt gar nichts ein. Ja. Ich bin so analog im Vergleich zu euch. Wenn ich sowas höre, bin ich so, okay. Ist ja nicht so schlimm so. Also, aber habt ihr irgendwie eine News diese Woche gelesen oder irgendwie was? Ja. Ein Weltartikel, wo Jan Delay so hart zerrissen wurde. Das war in meinem Freundeskreis. Ich komme aus Hamburg, muss man dazu sagen. Mhm. Und ich bin natürlich mit Jan Delay und den Beginnern und all denen aufgewachsen. Und er wurde so fertig gemacht von wegen kein Hip-Hop. Und es wäre alles sowas von dumm und banal. Und wir saßen da nur und waren so, Digga, ist dein Ernst? Okay, irgendwie hat der Autor selber scheinbar irgendwie ein Hühnchen zu rupfen. Aber das war... Da haben wir kurz alle an uns gezweifelt. Was haben wir nicht kapiert oder ist irgendwas mit uns schief? Nein, eine ganze Generation kann sich ja nicht irgendwie geirrt haben. Aber ich finde, ist das nicht bei Musikkritik generell, ich finde Musikkritik ist das Schwierigste überhaupt, weil ich glaube, Filmkritik ist ja schon so eine Sache, wo du so, oder Spielekritik, da haben wir mit dir viel zu tun gehabt, das ist schon eine Sache, wo du deinen persönlichen Geschmack raushalten musst, aber da gibt es viele technische Elemente, auch beim Film, du kannst sehen, ob ein Schauspieler schauspielern kann oder nicht, oder ob irgendwie ein Kameramann die Kamera halten kann oder nicht, oder ob das technisch auf einem guten Level ist. Aber bei Musik, klar, da gibt es natürlich einmal so das Abmischen des Ganzen, der Sänger kann irgendwie singen oder nicht. Aber wenn es dann da reingeht, ist das jetzt ein gut geschriebener Text oder ist das jetzt ein Song, der geschmacklich gut ist? Ja, aber da gibt es ja genauso wie beim Film irgendwelche Maßstäbe, ob jetzt Technik oder Text. Aber die liest man viel zu selten raus. Genau, ich habe die Visions gekauft oder die Metal Hammer habe ich mir immer geholt und das war immer geil, diese Kritiken zu lesen, weil da oftmals nichts drin stand. Also diese Leute sind auch die Meister des viele Worte in so einen Text packen, und am Ende nichts aussagen. Ich fand das immer auch gut, sie so und er sagt aber mit in seinem dritten Track sagt er dieses und jenes aus. Und das spiegelt sich auch in der Zeile wieder. Also das sind dann auch so Zeilen, die rausgenommen werden. Und ich dachte mir dann immer, ich weiß jetzt nichts darüber, wie dieses Album klingt. Mir hilft es ja am ehesten dann auch, weil ich kann damit nichts anfangen, was er beschreibt. Mir zu sagen, okay, das ist jetzt eine Mischung aus diesem Album oder diesem Sound, das würde mir tatsächlich helfen. Aber Musikkritik zu lesen, Sache, die man dann wirklich hören und fühlen muss, macht gar keinen Sinn, wie ich finde. So. Aber, Also ich fand das super spannend jetzt gerade bei Kamikaze, dem neuen Album von Eminem, der quasi dieses Album nur rausgebracht hat, um sich drüber aufzuregen, wie alle sich drüber aufgeregt haben, wie irrelevant er geworden ist oder wie schlecht sein letztes Album war. Und das haben aber alle gefeiert. Und das haben dann wieder alle gefeiert, aber auch da, der geht da auch textlich halt ganz viel auf auf Kritiker ein, natürlich auch in Teilen auf andere Rapper, aber gerade im Rap ist dieses so, ja, der hat jetzt ein Album gemacht und der ist halt jetzt ein alter Mann, der erzählt da irgendwas und der ist ja gar kein richtiger Gangster und bla bla bla. Und das, da liest du dir halt diese Kritiken durch und denkst so, das ist mir egal, das ist ein guter Song. Ja. So, was war denn in dem Fall von Jan Delay? War es jetzt so, dass jemand ihm dann absprach, er ist der Coolste oder was? Nee, ja, genau. Aha. Also es war in dem Sinne gar keine Kritik über irgendwas, sondern dass es fing an, dass 1998 sein erstes Album schon quasi eine Vollkatastrophe war und hat dann auch Textzeilen rausgepickt und gesagt, wie dumm und banal die wären und dass die nichts mit Hip-Hop zu tun hätten und nichts mit Sprachgesang und dass der quasi kein Talent hätte. Und wir waren einfach perplex, so, weil der den komplett zerrissen hat, dass er nichts kann. Und aber trotzdem die Frage, wie kann eine ganze Generation, also er sagt, er wäre nur zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen und hätte irgendwie mal Glück gehabt und deswegen ist er groß geworden und eigentlich kann er gar nichts. Das ist also aber eine gewagte Aussage, wenn jemand über 10 Jahre erfolgreich ist und dann so durch Zufall einfach mal erfolgreich geworden ist. Also das gibt's so von wegen die größte Panne im Hip-Hop, dass er so erfolgreich geworden ist. Hat sich aber nicht zu jedem durchgesprochen. Anscheinend, ja. Habt ihr diese Sache mitbekommen? Das hatten wir gestern Abend gefunden. Das fand ich eine Story, die wollte ich erst gar nicht glauben. Es gibt einen Typen in England, glaube ich, oder ein Amerikaner war das, ein Amerikaner. Er wollte jetzt in England auftreten. Ach so, genau, er war sogar auf Tour. Ein Typ hat sich eine eigene Webseite gebaut für seine Band Threaten, heißt die. Threaten. Also Threaten. Okay. So wie Threatening, aber ohne G hinten. Und hat sich eine große Facebook-Seite offenbar zusammengekauft oder so, also hatte mehrere 10.000 Follower. Und hat ein Label gegründet, aber so ein Fake-Label und ein Fake-Management hat so getan, hat Musikvideos gefaked. Also produziert? Er hat die gedreht und hat die aber so aussehen lassen, also mit Live-Footage, als wäre das Live-Footage, vor der er steht. Krass. Also und hat sich damit ein Gebilde aufgebaut, was dafür gesorgt hat, dass er eine Europa-Tournee bekommen hat. Und gebucht wurde wirklich in den besten Clubs in England. Sonst wirklich so aber er stand eigentlich noch nie auf der Bühne. Es ist ein Typ, der keine Band hat, noch nie auf der Bühne gestanden hat. Und auch, also es gibt Videos von ihm, da singt er halt wie Michael Jackson, wenn er einen Heavy-Metal-Song interpretieren würde. Also einfach nur schlimm. Mhm. Und der ist gebucht worden. Und es ist aufgefallen beim zweiten Stop in England, wo beim zweiten Mal nur 3 Leute gekommen sind. Also ein Typ, der, ne, also es wurde auch den Veranstaltern gesagt, hier die Tickets, wir haben 300 Tickets verkauft. Und also die haben da ein Riesengebilde gemacht. Das muss ein Riesenaufwand gewesen sein. Deswegen nehmen die Leute auch gerade an, dass es vielleicht sogar eine Kunstperformance ist, weil jemand, der so viel Aufwand hat, weil der hat eine Webseite gestaltet und der hat dann sich so eine Persona zugelegt, die dann auch telefoniert hat mit den Leuten und gesagt hat, ja, wir haben hier das Booking, wir haben 300 Tickets schon im Vorverkauf an den Mann gebracht und dann war aber niemand da. Und diese ganzen Venues sind alle leer geblieben. Oh mein Gott. Und jetzt sollte er eigentlich nach Deutschland kommen. War wohl auch, glaube ich, sogar auf einem Auftritt, alle anderen Tourneen sind jetzt aber abgesagt worden. Also er ist jetzt ist gerade aufgeflogen, weil es jetzt gerade. Was für ein Blender. Aber ist er da mit seinem richtigen Namen angetreten oder war das alles Fake? Der ist mit seinem richtigen Namen. Also er stand auch auf der Bühne. Also es ist auch so, man würde ja meinen, so, okay, irgendwann denkt er sich, wow, das funktioniert ja besser, als ich dachte, ich lasse das jetzt mal sein. Der ist dahin und stand auf der Bühne vor niemandem. Also das ist ja so. Muss man ja ein Ego haben. Ja, oder schizophren sein. Oder das ist halt ein richtig geiler Gag. Also was ich lustig fände, und das hatten sie, glaube ich, in dem Artikel, den wir da gelesen haben, auch angesprochen, was richtig geil wäre, ist halt, du fakest, das ist wirklich dieses Fake it until you make it, du fakest das, es wird eine riesige, große internationale Story, über die alle berichten, so, ach guck mal, dieser Musiker hat sich dahin gefaked. Alle hören sich sein Zeug an, denken so, ach, ist ja gar nicht mal halb so schlecht, gucken wir den mal live an und er wird halt tatsächlich zum Star dadurch, dass er es gefaked hat. Wir hatten so eine ähnliche Story mit so einem YouTuber, der, wie hieß denn der, nicht Mike Singer, sondern so ein anderer Typ. Also ein kleiner Kerl gewesen, der Lukas Rieger. Sein Kumpel da? Ich weiß nicht. Lukas Rieger. Genau. Und der hat ein Buch rausgebracht, in dem er seine Memoiren mit 16 oder so veröffentlicht. Und hat dann darin da auch minutiös dargelegt, wie er am Anfang sich Follower gekauft hat, um in der Schule angeben zu können. Mhm. Und dadurch, weil die Kids, die dann darauf kamen, ist er größer geworden. Also er hat es wirklich so lange, fake it till you make it, da hat es auch wirklich geklappt. Bei den Kindern funktioniert das. Ich war jetzt gerade wieder in der Schule diese Woche für Nicht Egal. Das ist so eine Aktion von YouTube, die quasi Schulen so Workshops geben mit YouTubern zum Thema so Respekt und Toleranz, Cybermobbing und solche Sachen. Und ein Fun-Fact, ich habe einmal auf der Bühne gefragt, wer glaubt, dass YouTube gelöscht hat. Das war vor 5 siebten Klassen. Also da waren irgendwie so 120 oder so dass Kinder YouTube gelöscht im Raum. Wird durch den Artikel 13. Und alle Kinder haben ihre Hand gehoben. dann hinterher, also die haben natürlich vorher, hat die Schule auch so ein bisschen erwähnt, wer ich bin, weil meine Zielgruppe ist halt nicht Siebtklässler, ne? Da kannte mich keiner in dem Raum. Und die Schule hat denen halt vorher so Bescheid gesagt, so ey, da kommt ein YouTuber, guckt euch den vorher an. dann war ich da und mehrere Kids meinten halt zu mir dann so, hey, wie viele Follower hast denn du? Und ich so, ja, also so knapp unter 200.000. Ach, okay. Und dann sind wir wieder gegangen. So. Also das ist ganz krass. Wenn ich 1 Million gesagt hätte, hätten die Selfies und Autogramme gewollt oder sowas. Ein paar haben sich dann auch Fotos und Autogramme gemacht. Und du hast schon gemacht, die haben sich so in die Schlange gestellt, um irgendwie Autogramme zu bekommen. Und dann hab ich so gesagt, so ja, 200.000. Ach, okay, das ist langweilig. Interessiert mich nicht. Also es ist völlig egal. Du musst die Person nicht kennen. Es ist wirklich eine Umfärbung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in so einer Zielgruppe tatsächlich hilft zu sagen, ich habe 1 Million Abonnenten und alle so, oder muss ich den abonnieren? Ja, aber der muss ja gut sein. Ich habe das sogar schon auf Partys erlebt, so dass ich auf einer Party sitze, an so einer Bierbank mit mehreren Mädels und irgendwann, ich sage nie, was ich mache. Und irgendwann sagt einer der Beteiligten, was ich mache, und dann sagt, wird die eine vor mir hellhörig und sagt, wie bitte? Und wie viele Follower hast du denn? Und dann sage ich, wie viele Follower ich habe. Und plötzlich wurde ich sehr interessant. Ernsthaft? Das war ein sehr flirtiges Gespräch danach. Ich wurde sogar am nächsten Tag bei Facebook geedit. Das war auch, da dachte ich auch wieder, meine Güte, weil das so kann ich meine Instagram-Karriere. Früher hat noch die Penislänge gereicht, heute ist das auch alles. Darüber reden wir dann in unserem Podcast. Genau, das vielleicht noch dazu. Wir sind bei den Mädels von Schwarzes Konfetti auch noch zu Gast. Kriegt er das hin, den gleichzeitig rauszubringen? Natürlich. Ja, so schnell wie unser Robin ist nämlich niemand. Ja, ich glaube auch. Unser Podcast Ihr seid halt auch Pros, ne? Entsteht, ja. Das ist ein Schnitt vorne, ein Schnitt hinten. So läuft das. Da kommen wir gleich zu meinem Aufreger. Ja? Diese Woche, und der kommt mir jetzt spontan, weil ich habe natürlich ein bisschen vorbereitet auf heute, ja, und habe mir mal so einen Podcast von euch angehört, und das war die 37. Folge, wo ihr euch über das Podcast-Schneiden, das Podcast-Game so ein bisschen, wie sagt man? Podcast-Game ist genau die richtige Auslast. Ja. Genau. Und da habt ihr auch gesagt, zum Beispiel, dass das ja irgendwie totaler Flachs ist, ne? Weil man nimmt 1 Stunde auf, dann noch 1/2 Stunde so ein bisschen Schnitt oder 10 Minuten Schnitt oder so. Und dann lade ich die Scheiße hoch und ende im Gelände, ja? Und in dem Moment, also witzigerweise, hatte Maxi mir auch gesagt, dass sie sich diese Folge angehört hat. Und sie sagt, sag mal, dann kennen die uns noch nicht. Und ich so, ja, das müssen wir unbedingt in deren Podcast ansprechen. Also passt auf, Leute. Es ist bei uns nämlich ganz, ganz anders. Ihr braucht 9 Minuten, oder? Nee, wir brauchen viel, viel länger, weil Vero ist eine ganz Schlaue. Die hat sich natürlich nämlich alles selber beigebracht, ja? Also ich rede von mir. Und ihr seid ja schon vorher im YouTube-Game gewesen. Das heißt, ihr seid ja total technisch versiert. Ihr wisst Videoschnitt ja total. Ist schon was anderes. Nein, aber ihr habt euch schon mal mit so einem Audiografen und so einer Audiospur irgendwie auseinandergesetzt. Der Audiograf, ja. Okay, wir geben euch danach nochmal kurz den Workshop. Genau das wollten wir nämlich. Und sowas wie Schnitt und überhaupt mit was, wie wir einen Podcast hochladen, dass wir dafür einen Hoster brauchen und einen Server und eine Technik. Wir hatten keine Ahnung, wir haben echt ein halbes Jahr vorher alles ausgeschaltet. Ich meine, unsere Mikros waren auch 3 Monate falsch eingestellt und das. Ja. Ich wollte die zurückdrehen und dachte, die wären kaputt. So, und jetzt, also, Leute, und jetzt kommt's. Die kannst du aufschrauben, da drin stellst du die Idee zu. Okay, du musst erst die Packung aufmachen und das Mikrofon rausholen. Es ist so gewesen, Leute, das war da drinnen, minus weiß ich nicht wie viel Dezibel. Kein Wunder, dass der andere immer lauter war. Warum denn da drin? Ihr macht gerade nicht die beste Werbung für euren Podcast. Nee. Das ist ja alles lange her, 3/4 Jahr her. Aber man kann, besser geworden. Man hört zumindest, dass ihr ganze Sätze sprechen könnt. Das ist auch schon mal eine positive. Das ist ein Traum, oder? Ne? So, pass auf. So, und jetzt ist es ja so, dass ich, jetzt kommt's, ich brauchte nämlich ziemlich lange, um den Podcast nicht zu schneiden, sondern zu bearbeiten. Denn ich weiß erst seit letzter Woche, dass es einen Kompressor gibt. Geil, ne? So, Leute, und jetzt könnte man denken, dass ich alle unsere Podcast-Scheiße an. Und stimmt nicht, weil Vero hat sich da hingesetzt und alles manuell gemacht. Oh Gott. Das heißt, ich habe jede, pass auf, wenn wir mal ein bisschen lauter oder leiser waren, ich habe jeden einzelnen Satz wirklich auf die bestimmte Tonlage gebracht. Und das eine Stunde lang? Länger. Manuell. Teilweise. Ja, also ich meine, 1 Stunde Material. Ja. ja, also 40 Minuten bis 45 Minuten Material, alles manuell gemacht. Und Maxi ruft mich manchmal an, Vero, bist du denn schon so weit? Also Maxi, das war richtig Katastrophe. Unsere Lacher mal so, dann irgendwie waren wir so ein bisschen leiser, weil wir so total emotional waren. Also wir haben alles wirklich händisch gemacht. Und dazu muss man sagen, ich habe wirklich Stunden damit verbracht, den Podcast wirklich okay, in Form zu bringen. Also das heißt, Patreon ja, lohnt sich für die Leute, die sich so, ganz einen genau Workshop leisten müssen. So. So, und jetzt weiß ich auch, dass es schneller geht. Das heißt, ab der nächsten Folge oder beziehungsweise, na gut, wir nehmen jetzt heute bei euch auf. Ihr werdet es wahrscheinlich schon intern mit dem Kompressor irgendwie gemacht haben. Mal gucken, vielleicht habe ich auch gar keinen Kompressor eingesetzt. Ich habe ja auch gerade dieses neue Mikro reingemacht. Aber es ist eigentlich kein Aufreger, sondern eher so ein kleiner Retter. Retter der Woche. Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass es wirklich Podcaster gibt, die wirklich noch mehr Zeit investieren in den Podcast. Aber das ist dieses Work smarter, not harder. Ne? Ja, natürlich. Ja. Na klar. Aber ihr seid auch erst seit Anfang des Jahres dabei, oder? Genau, genau. Das ist sowieso ein YouTuber, der sagt so, ey Leute, ich brauche ganz dringend Patreon, weil ich zeichne jeden Frame. Ich mache immer Fotos und versuche die dann hinterher so mit Daumenkino. Ich brauche 24 Fotos die Sekunde, bis du wieder ganz dauer. Aber Leute, da müsst ihr mal euch wirklich, also das mal zu Herzen nehmen, weil uns schreiben die Leute täglich, wie habt ihr mit eurem Podcast angefangen, was ist zu beachten, habt ihr Tipps? Ja, ey, ganz ehrlich, häufig, ja. Was sollten wir für Tipps geben? Ey, weißt du was, ich weiß erst seit letzter Woche, dass es einen Kompressor gibt, ja, ey. Nee, aber ich wollte nur sagen, es ist wirklich gar nicht so einfach, wenn man von null anfängt. Und ihr hattet ja schon das Vorwissen, okay, ne? Ja, wir hatten ja eigentlich auch nicht. Wir haben auch, ich weiß, dass wir beide im Januar da saßen und dachten, wo lädt man das jetzt hoch? Genau, wie kommt das zu Spotify? Wie kriegen wir von Spotify unsere, also diese ganzen Analysen und so, die ihr dann auch so ein bisschen braust. Das Bearbeiten der Audiospuren, das war dann kein Problem. Wir hatten aber dann auch so, wie lange ist eigentlich so ein Podcast? Über welches Thema? Gut, wir waren jetzt schon, bei uns war dann schon klar, es kann sehr spezifisch werden, aber wir reden mit ganz vielen, die uns auch immer wieder fragen, auch von unseren Kollegen, oh, wir würden auch gerne einen Podcast machen, welches Thema schlägst du denn vor? Und ja, ist eine gute Frage. Ne? Es gibt ja so viele, die jetzt wie ihr habt ja zumindest, sagt ihr so, wir machen so dieses Frauen-Singles in Berlin. Aber es gibt ja auch viele, die einfach nur schnattern oder auch schnattern wollen, weil sie das am liebsten machen. Ich finde dann, eigentlich ist es immer am besten, wenn die Chemie stimmt und der Rest ergibt sich. Ich finde es aber auch ganz gut, wenn es so ein klares Thema gibt. Und dann muss man sich eigentlich nur, ich weiß nicht, ob so, gibt es so YouTube-Workshops? Eigentlich gibt es doch YouTube überall für alles. Eigentlich müsste Spotify bei so einem Spotify-Dinner erstmal sagen, so Leute, wisst ihr eigentlich, wie ihr eure Mikros einstellt? Ja, genau, eigentlich schon, ne? Eigentlich weil schon. YouTube macht das ja tatsächlich. Es gibt ja bei YouTube sogar online eine komplette Datenbank, was man so beachten muss und so. Wahnsinn. Eigentlich müsste Spotify uns alle mal zur Seite nehmen und sagen so. Das Wichtige ist, gerade bei YouTube, hast du selbst bei Großen wie Bibi's Beauty Palace immer noch das Gefühl, als hätte sie sich nie ein Tutorial angeguckt oder die Packungsbeilage ihrer Kamera durchgelesen, dass man zum Beispiel in die Linse guckt und nicht auf, wie alle immer daneben vorbeigucken. Ja, ne, immer diesen Monitor rein. Ne? Ja. Aber das machen so viele. Was ich auch so lustig finde, ist Autofokus bei stationären Setups. Ja. So gut. Einfach so dann immer so die Hand nochmal vor die Kamera halten, damit sie auf die Hand Leute, scharf gestellt wird. Leute, diese Packung habe ich mir gekauft, so, ne, die Kamera rastet voll aus, der Fokus ist überall. Das stimmt. Der Ton ist auch immer scheiße. Ja. Ja, dann schreien sich da Bibi und Julienko eine ab und dann das Mikro kommt nicht hinterher, der Pegler. Aber es ist so lustig, ich habe das auf Instagram gepostet. Ich saß hier neulich mit Jorven. Jorven ist unser Mediengestalter in der Produktionsfirma und wir haben dieses Artikel 13 Video von mir geschnitten und da haben wir ganz viel Videomaterial runtergeladen von anderen YouTubern. Stimmt, mit dem Framerate. Er hat sich so aufgeregt, weil jedes Video hatte eine andere Framerate. Ja. Also teilweise halt auch so NTSC-Sachen von Leuten, die aus Deutschland kommen. Das ist also quasi in Amerika gibt es andere Bildstandards als in Europa. Dann hat er sich darüber aufgeregt, dass halt die Leute halt auch teilweise halt Kompressormikros nutzen, aber dann halt irgendwie die völlig falsch einsetzen und so. Stellen hinter sich auf oder es gibt drei Lichter, die sie von hinten an sich ranstrahlen. Genau, das vorne, klasse. Vorne ja. Und du siehst halt das Licht, was sich halt hinten im Hintergrund spiegelt, anstatt halt einmal kurz das Glas aus dem Bilderrahmen rauszunehmen oder sowas, wenn du sowieso jeden Tag in diesem Set drehst. Aber das erste Mal, muss ich dazu sagen, ich habe ja früher auch auf der Couch gedreht und da habe ich es wirklich so gemacht, dass ich, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, um den Fokus einzustellen, habe ich immer eine große Mülltüte an dieser Stelle. Der Müll war bei mir immer voll, weil ich ihn zu selten rausgebracht habe, habe ich eine Mülltüte genau an diese Stelle gesetzt und versucht, scharf zu stellen. Das Problem war, ich bin immer wieder auch nach vorne und nach hinten. Ne? Und dann war ich immer aus dem Fokus raus, weil die Mülltüte hat nicht gemacht, was ich wollte. Die hat und deswegen ist, ich glaube, alle meiner damaligen Videos sind unscharf. Eigentlich deswegen hätte ich schon keinen Strike bekommen dürfen, weil sowieso die Hälfte nicht zu erkennen ist. Und dazu muss ich jetzt aber sagen, und zwar, Jungs, wir haben heute unser allererstes YouTube-Video gedreht. Was? Also pass auf. Richtig professionell. Richtig professionell. Ich habe mein Bügelbrett, ausgepackt, ja. Dann ein Handy und habe aber unseren Ton genommen, also den wir halt für den Podcast verwenden. Also auch Handyrekorder und zwei Mikros. Und dachten, ey, Bild ist egal, Hauptsache der Ton stimmt. Dachte, das ist so eine Regel, die man so bei YouTubern hat. Ist das so? Nee. Also ich würd schon sagen, dass Audio wichtiger ist als Bild. Danke, danke Robin. Das finde ich nämlich auch. Ich finde, also gerade wenn man redet, kommt natürlich aufs Video an, aber ja. Ja. Mhm. Ja, gut, okay. Erzähl mal weiter, worum ging's denn? Also nee, wir wollten erstmal nur überhaupt mal so ein kleines Video mal gucken. Also weißt du, mal machen so. Wir haben nämlich einen schwarzen Konfetti, glaube ich, YouTube, haben wir den eigentlich schon? Nee, ich glaube, den gibt's doch ja nicht. Den gibt's doch gar nicht. Aber wir haben schon mal ein Video gemacht. Wir haben jetzt mal ein Video gemacht, das 3 Minuten geht. Die Kamera habt ihr aber ausgepackt aus der Packung vorher. Nee, das war, ja das Handy. Handy, okay. Hallo iPhone 7, was los? Reicht ja, oder? Was los? Na, klar. Los. Ich meine, es ist ja nur eine Einstellung, sind 3 Minuten, um mal kurz zu sagen, wer wir sind. So, ich meine, wir wollten zwar üben. Einfach nur die Fresse einmal nicht. Einfach mal die Fresse halten. So, und jetzt? Weil ich bin total, ich fühle mich richtig wohl vor der Kamera. Nicht. ja, und jetzt ist die Frage an euch. Jetzt wollen wir ja YouTube-Stars werden. Ja. Hast du ja gerade gehört, da seid ihr bei uns ja genau richtig. Robin wurde von den Kindern belagert. Ja, genau. Nee, Quatsch. Und jetzt, es interessiert bestimmt ganz viele da draußen, genauso wie viele interessiert, wie man Podcast macht. Darüber können wir auch ganz viel erzählen. Mhm. Jetzt haben wir unser Video. So, und jetzt laden wir das da einfach hoch oder was? Oder was, auf was müssen wir jetzt da noch achten? Also 5 Millionen Dinge. Wir wollen jetzt auch kein Geld damit verdienen. Wir müssen das auch nicht monetarisieren. Das ist einfach nur so ein. Das sind wir. Also das Spannende ist, dass so die Art und Weise, wie YouTube inzwischen funktioniert, ist, dass du ja direkt am Anfang sehr limitiert bist in deinem Account und du musst erst diverse Milestones erreichen, bevor YouTube dir diverse Funktionen freischaltet. Mhm. Aber das Wichtigste eigentlich, würde ich mal sagen, ist, dass man ein gutes Thumbnail hat und einen guten Titel und im Idealfall sozusagen, klar, mit dem ersten Video ist das noch schwierig, aber so in den ersten 10, 15, 20 Videos oder so, dass man auch so einen gewissen roten Faden hat im Inhalt, dass die Leute wissen, was bekommt man, weil man so Abonnenten generiert. Also man will ja Abonnenten generieren, Leute haben, die immer wieder kommen, die Inhalte erwarten. Und da ist natürlich super wichtig, dass die Inhalte klar erkennbar sind. Also wenn ich jetzt irgendein Konzept, weil wenn ich jetzt eine Woche ein Kochvideo hochlade und nächste Woche ein Gaming-Video und die Woche drauf ein Vlog von meiner Reise, so dann geht das auch, aber nur wenn ich wirklich durch Personality dann so stark punkte, dass man sagt, mir ist egal, was du machst, ich will einfach sehen, was du machst. Mhm. Aber so generell ist das finde ich, so der entscheidendste Faktor für den Erfolg. Ich glaube, ein großer Wiedererkennungswert ist auch eine Sache, die viel bringt. Also, weil wenn Leute irgendwie, die werden nach dem ersten Video vielleicht nicht direkt auch das zweite dann angezeigt bekommen oder in der Suche finden oder sowas. Aber vielleicht finden sie es ein paar Wochen später wieder. Und ich glaube tatsächlich, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt im Podcast, ich glaube, dass es tatsächlich hilfreich ist. Ich sage nicht, dass der Erfolg darauf basiert, aber ich sage, dass es hilfreich ist, dass ein Rezo zum Beispiel blaue Haare hat, dass eine Floyd jemand ist, den du überall wieder erkennst, dass ein Unge jemand ist, den du überall wieder erkennst. Also so, es gibt schon so ein paar Leute, die erkennst du auf jedem Bild, auf jedem Thumbnail, erkennst du die wieder. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall hilfreich ist, schneller zum Erfolg zu kommen, wenn die Leute wissen, ach, das ist doch der, den habe ich doch neulich schon mal da gesehen. Mhm. Und dann ist man vielleicht auch eher gewillt, sozusagen nochmal. Ja, also ich würde sagen, Titel haben wir schon. Schwarzes Konfetti nackt. Ich kann das ist halt Clickbait, ne? Community also, bei mir ist tatsächlich, ich kann da immer nur von abraten, an so einen Kanal ranzugehen und zu sagen, ey, wie werde ich dann erfolgreich? Denn also was ihr machen solltet, ist, das gilt eigentlich für jeden, wenn du Lust hast, Videos zu machen, dann mach die Videos. Mhm. Wenn es darum geht, dich irgendwie auszudrücken oder wenn es jetzt in eurem Fall dazu gedacht ist, so als Zusatz zu schwarzes Konfetti, weil ihr glaubt, dass das für euch Sinn macht und vielleicht auch für jemand anderes. Ich glaube, dann kann das funktionieren, wenn ihr dann sagt, hey, mehr erfahrt ihr auf unserem YouTube-Kanal, da sind wir nochmal zu sehen und geben wir nochmal eine extra Runde. Ja. Dann sind eure Leute, kriegen nochmal zusätzlichen Content und ihr habt vielleicht Spaß dabei. Wenn es nur darum geht, Erfolg zu haben, werdet ihr keinen haben. Weil dann, also klar kann man dann auch, ihr könnt euch jetzt hinstellen und Pranks und etc. machen. Ich glaube nicht, dass ihr so seid. Und also richtig erfolgreich wird man nur noch damit. Mhm. Also der ganze andere Kram, der dümpelt dann bei unseren Abonnentenzahlen vor sich hin. Ich glaube, das muss man sich auch mal bewusst werden. Das müssen sich auch, glaube ich, alle Zuhörer mal bewusst werden. Und ich realisiere das immer mehr, indem ich so vor 7. Klassen stehe. Mhm. Um auf über 1 Million Abonnenten zu kommen, vielleicht über 2, vielleicht ist 1 Million noch nicht so richtig die Grenze, aber vielleicht ist es 2. Also um zu diesen Top 100, vielleicht auch Top 50 Leuten zu gehören, musst du einen signifikanten Anteil an Kindern unter deinen Abonnenten haben. Das geht sonst gar nicht. Also rein statistisch gesehen gibt es, das ist eine Vermutung von mir, ich sag nicht, dass das so ist, aber hast du gerade, aber ist okay. Hat keiner meine Vermutung ist, dass es gar nicht genug potenzielle Abonnenten in dieser Altersgruppe gibt, die diese Inhalte gucken, um das zu erreichen. Das mag bei einem Gronkh vielleicht noch anders sein, der viele auch erwachsene Leute inzwischen erreicht oder bei Leuten, die das schon sehr lange machen, wo die Zielgruppe langsam dann über 18 irgendwann geworden ist. Aber wenn ich in eine Grundschule gehe, und das habe ich jetzt, oder auch ein Gymnasium gehe, so wie jetzt neulich mit der 7. Klasse, jedes einzelne Kind in diesem Raum ist ein Julian Bam-Abonnent. So, und wenn du einfach mal jetzt überlegst, okay, aber wenn jede Schule in Deutschland jedes Kind Julian Bam abonniert hat, dann muss ja ein Großteil seiner Abonnenten Kinder sein. Ich habe ja früher immer, wenn ich mit Leuten geredet habe darüber, habe ich immer gesagt, meine Hoffnung ist, dass die Kids, die heute YouTube gucken, und es war vor 4 Jahren noch so, dass die immer älter werden, also dass jetzt 12-Jährige jetzt dann mittlerweile einfach, ne, wir sind dann irgendwann 18, 20 so in dem Dreh, und dass die dann besseren Content wollen. Aber das ist gar nicht der Fall. Ich glaube, es ist wirklich so, dass es so eine Schwelle gibt, die ist sehr viel jünger geworden. Ich glaube, das fängt jetzt mit 9, 10 so in dem an, wo die Kids das erste Mal gucken. Noch jünger. Also es ist sogar so, wenn man sich das mal anguckt, also ich habe viel, weil wir unter anderem auch für Kindersender produzieren, uns schon viel auseinandergesetzt mit Kindercontent auf YouTube. Und teilweise die meistgeklickten Videos auf YouTube und die erfolgreichsten Channels auf YouTube sind Inhalte, die sich an Kleinkinder richten. Ja, ja. Also, weil die Eltern nicht mehr vor den Fernseher setzen, um die Kinder zu beschäftigen, sondern vor YouTube. Und weil die Kinder dasselbe Video 100.000 Mal angucken. Ne? Also man kennt das ja, Kinder gucken sich 70 Mal Frozen an, während wir schon sagen, so, du hast ihn jetzt schon 3-mal gesehen, du weißt, was passiert. Aber das zählt ja das immer wieder als neuer Klick dann? Ja. Ja. Und das siehst du halt. Selbst das von derselben IP. Es gibt in Deutschland Kanäle, die sich an Kleinkinder richten, die haben mehr Aufrufe pro Video als Julian Bam. Einfach, weil Kleinkinder immer und immer und immer und immer wieder auf dieses Video klicken. Beziehungsweise deren Eltern dann. Ja, nicht mal. Meine Tochter ist 2, die weiß schon, wie man YouTube bedient. Was? Ich setze sie nicht davor. Die kann aber noch schreiben und lesen. Deswegen, tut es also, wie sprechen lernen. Ich glaube, die lernen es einfach automatisch. Also generell, diese Touchscreen-Bedienung ist ja, das so automatisch, du weißt, musst einfach nur auf was draufklicken, was dich anspricht. Und es wird bunt. Meine Tochter Katja Krasavitsch fickt jemanden. Meine Tochter hat noch nie in ihrem ganzen Leben YouTube geguckt, ohne dass ich dabei war. Ja, ja, klar. Und wenn sie YouTube guckt, das einzige Mal wirklich, wo meine Tochter YouTube guckt, ist beim Zähneputzen, weil wir mussten irgendwann sozusagen irgendwie eine Lösung finden, weil sie das halt überhaupt nicht wollte. Aha. Und lenken sie jetzt halt für 3 Minuten am Tag halt mit irgendeinem Video ab. Meistens sind das nicht mal YouTube-Videos, sondern auch einfach irgendwelche Handy-Videos von ihr selbst. Aber ja, das funktioniert auch immer gut. Ja, aber das ist die süße Maus da drin. Aber das Ding ist, die kann das Handy mit 2 bedienen. Einfach nur dadurch, dass sie uns als Eltern beobachtet hat, wie wir das Handy bedienen. Die weiß, dass der Knopf rechts an der Seite es anmacht. Die weiß, dass sie draufdrücken muss. Groß und klein, weiter, also, rechts, links. Ja. Und das wird sich halt über diese Zahlen auch zum Teil profiliert. Meine Nichte hat, ich hatte das hier im Podcast schon mal erzählt, hat schon angefragt, ob sie mal ein Video mit mir machen kann, damit sie in ihrer Klasse angeben kann. Ich habe das bei Aaron Toschke neulich gesehen, wo das auch so war, dass er auf ein Video von seinem Neffen hingewiesen hat. Es ist immer häufiger so. Und ich glaube halt, dass die Leute, um wieder darauf zurückzukommen, die älter geworden sind. Ich hatte das neulich, habe ich einen Artikel für ein Magazin geschrieben und da ging es darum, warum wir eigentlich immer weniger Zeit für alles Mögliche haben. Weil diese Überflussgesellschaft dafür sorgt, dass jede Woche kommen auf Netflix, auf Amazon so viele Sachen raus. Das kannst du nicht mehr gucken, ohne dass du 2 Jahre lang Urlaub nimmst. Dann hast du jede Woche Kinostarts, dann hast du jede Woche DVD-Starts, dann hast du Alben, die du bei Spotify komplett durchhören kannst und Videospiele erscheinen pro Monat zum Teil um die 40. Das kannst du nicht mehr alles machen. Und ich glaube halt, die Leute, die in dieses Alter kommen, wo sie sich um ihren Job, um Familie kümmern können, die gucken halt nur noch ganz punktuell YouTube. Also die saugen das nicht mehr so auf und haben deswegen dafür gar nicht die Zeit. Also das, was ich immer vermutet habe, dass YouTube das neue Fernsehen wird, wo immer mehr Erwachsene das auch gucken, ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, die wechseln halt eher alle zum Podcast, ne? Während sie morgens ihrem Kind frühstücken, hören sie dann irgendwie Weil aber Podcast auch in Deutschland, auch YouTube Deutschland ist auch so schlecht von YouTube selbst, wird das bearbeitet, dass du halt nur diesen Scheiß in den Trend, ne? Wenn du niemanden hast, Serien, denen du speziell folgst, wo du dich jetzt jede Woche drauf freuen kannst, dann bist du ja auf die Empfehlungen angewiesen. Und was da zum Teil empfohlen wird, da denkt sich jeder mit einem IQ über 14, okay, dann lieber woanders hin. Ne? Ja. Dann gehe ich lieber raus in den Park. Ja, ja. Also ich glaube, dass das, ich glaube, es gibt schon Leute, die mit YouTube aufgewachsen sind, so wie ich zum Beispiel. Ich gucke auch sehr viel YouTube, aber ich gucke halt die Kanäle, die ich spannend finde, aus Amerika oder jetzt neue Sachen in Deutschland, wie zum Beispiel Funk, die halt mehr Qualität damit reingebracht haben. Ich gucke halt keine YouTuber. Ich gucke Filmclips, ich gucke Musikvideos. Also ich konsumiere YouTube, wie es früher anfing, so, ne, wo man Katzenclips geguckt hat. Oder ein Song, der irgendwie... Ja, oder wurde dir ein Tutorial, wie macht man einen Fahrradschlauch irgendwo ran. Ne? Also sowas, so gucke ich heute noch YouTube. Ich habe fast niemanden abonniert, selbst von unseren Kollegen. Du bist tatsächlich einer der wenigen. die ich abonniert habe, weil wo ich mich dann auch drauf freue auf ein Video, aber so Leute wie du oder ich, wir bringen so selten ein Video, dass ich mich ja nicht, wenn ich YouTube anmache und auf ein Video von mir selbst warten würde, boah, da wirst du ganz schön einsam vor dem Rechner. Deswegen musst du diesen anderen Kram gucken oder du guckst halt so clipweise, aber ja. Also ich glaube bei uns, um nochmal kurz zurückzukommen, ist es eher so gewesen, dass manche Leute sagen, könnt ihr nicht mal, wir wollen euch, macht doch mal einfach einen Podcast vor der Kamera. Wäre so nett, euch beim Lachen. Also wir wollen keine YouTube-Stars jetzt werden. Zieht euch bitte dazu noch aus. Wir wollen überlegt, zu Livestreamen, also zumindest jetzt zur Jubiläumsfolge. Ja, und zum Jahresende haben wir erstmal überlegt. Können wir auch an dieser Stelle mal rausschmeißen in den Podcast-Ether. Ihr könnt das auf Reddit ja mal schreiben. Also unsere Idee war, dass wir quasi mal die Möglichkeit machen, das mal ausprobieren, einen Livestream zu machen. Wo ihr dann interagieren könnt dann praktisch. Wo ihr interagieren könnt, wo ihr mit uns unterhalten könnt, wo wir quasi live die Themen besprechen, mit eurem Input auch, mit euren Kommentaren, was halt bisher immer nur hinterher passiert, was halt cool ist durch das Reddit zum Beispiel, aber ab und zu, gerade auch was eure Fragen angeht und so weiter, ist natürlich schön, auch das Feedback zu haben von den Leuten direkt und das wollen wir mal ausprobieren. Die Mädels von Schwarzes Konfetti werden nackt im Hintergrund stehen, das hatten sie gerade vor dem dann nochmal bestätigt. Hammer bestätigt, ja. Ja, das ist doch dann ein ganzes Paket für alle Zuhörer dann sozusagen. Ja. Und Zuschauer ja dann auch. Mhm. Nee, da geben wir aber nochmal bekannt, wo wissen wir jetzt mal hier wahrscheinlich an der Stelle. Genau. Haben Sie schon alle aufgeregt? Ich habe mich noch nicht aufgeregt. Nee, Robin ist noch dran. Ich komme jetzt mit dem klassischen YouTube-Schwestern-Thema. Und zwar Donald Trump. Es gab einen, ja, den auch. Es gab so viele Themen. Ich kann ja kurz die Menge an Themen. Es gab einen AfD-Spendenskandal. Habt ihr das mitbekommen? Ein AfD-Spendenskandal? Ja, habe ich gesehen, ja. Ja, auch krass. Ich wollte gerade nur fragen, macht ihr jeder einmal oder zweimal? Also ich habe jetzt keine Struktur. Du hast keine Struktur erkannt. Wunderlich. Ich habe einfach nur reingehört und dadurch, dass ich auch immer unterbrochen habe, dann einmal 20 Minuten gehört, dann nochmal 10 Minuten, habe ich dann auch nicht am Stück euch einmal gehört. Es tut mir leid. Es gibt keine Struktur. Also am Ende des Podcasts zieht sich jeder nochmal aus. Okay, genau. Das ist der rote Faden. Der ist der rote Faden. Wir reden aber wirklich über die Themen. Wir haben so ein klassisches Thema, Tanzverbot. Sagt euch. Oh nee, nicht. Wollen wir darüber reden? Wollen wir nicht? Darf ich nicht? Können wir mal reden drüber, aber ich wollte diesem blödsinnigen Thema eigentlich nicht noch einen Raum geben. Deswegen will War das dieses App-Cream-Thema? Ja. Da komm, dann sprich drüber. Ich würde mich ganz kurz drüber aufregen. Okay. Und zwar, Tanzverbot? Du kennst Tanzverbot? Nee. Du kennst Tanzverbot auch nicht. Ist das ein YouTuber? Ja, ein YouTuber, genau. Okay. Aber einer von denen, die sind bekannt geworden, er sitzt ganz häufig einfach so, ist ein bisschen fülligerer Typ und sitzt dann in seinem T-Shirt da und weist dann darauf hin, dass er verfressen ist und dass er gerne gamet und hat am Anfang hauptsächlich damit ist aufgefallen, andere zu beleidigen oder eine Frau zu suchen. Indem er quasi nackt in der Bademantel da sitzt und dann halt irgendwie kiloweise sich irgendwelches Fastfood und irgendwelche Energy-Drinks und sich selbst bemitleidet vor der Kamera, oder was? Er sich über andere aufregt. So. Und das hat so einen Kultstatus erreicht, teilweise, weil wirklich auch wir uns nicht sicher sind, wie viel davon Kunstfigur ist und wie viel davon echt. Ja. Also es ist kein Dover, der ist relativ schlau und macht das auch bewusst, hat irgendwann recht schnell gemerkt, oh, das funktioniert und ist voll rein in diese Ja, auf jeden Fall hat der jetzt ein Tweet einfach nur rausgehauen und hat geschrieben, Ape Crime hat mich angezeigt. Ape Crime ist eine andere große Gruppe aus YouTubern, die schon relativ lange dabei sind, zählen zu den größten in Deutschland. Und daraufhin, und das ist mein eigentlicher Aufreger, und das haben wir hier schon so oft gehabt, hat Herr Newstime, das ist so die Tagesschau von YouTube quasi, alle Okay, ist eher so das Promi-Flash von YouTube. ist quasi, wenn du alle Elemente aus der Tagesschau rausnimmst, die sich zur Tagesschau machen und am Ende bleibt quasi nur noch eine Kamera und ein Typ übrig. Okay. Wenn die Bunte ein TV-Format hätte, dann wäre das genau so. Ja. Aber du musst dann Prinzessin Diana austauschen gegen Shirin David dann quasi. Okay, gut. Und der macht immer nur dann News, wenn es halt wirklich so ein Thema ist wie Löschung von YouTube oder Skandal oder Beef. Wow. Beef ist ganz groß, also wenn sich zwei YouTuber beefen, ne, dann ist er sofort zur Stelle. Was ich so spannend finde, ist, der nennt sich halt selber indirekt mal Journalist und mal nicht und nennt das ja auch News, was er macht. Mhm. Und das Geile ist sozusagen, er hat halt das Einzige, wirklich das Einzige, was die Grundlage für diesen Bericht war, war Apecrime hat mich angezeigt. Und daraus hat er dir natürlich sofort ein Video gemacht. Ja, Apecrime hat den angezeigt und was 4 Minuten lang. Was könnte das denn sein? Ja, was ist denn passiert in der Vergangenheit? Wo hat Tanzverbot schon mal was über Apecrime gesagt? Ja, okay, hier sind 3 Videos und das könnte das natürlich sein, diese Anzeige. Und das Lustige ist, dass Apecrime das schon irgendwie so vorhergesehen hat. Die haben dann selber quasi zeitgleich zu diesem Tweet sich direkt hingesetzt und ein Video gemacht, weil sie das schon wussten, dass sowas kommt. Und haben halt die Situation dargestellt. Und letztendlich ist es tatsächlich so, er hat sie halt wüst beleidigt, mehrfach, weil, und das ist typisch YouTube, da könnt ihr jetzt auch gleich drüber reden. Deswegen finde ich es eigentlich ein gutes Thema, wenn wir 2 Gäste haben, die sich in diesem Kosmos gar nicht auskennen, weil es halt so Kindergarten ist. Es ist wirklich faszinierend. So Banane, genau, also pass auf, was ist passiert? Es sind nicht nur 4 Minuten, kommt besser. Also die Story ist folgende. Tanzverbot trinkt in seinen Livestreams oder in seinen Videos generell sehr gerne Energy Drinks der Marke Booster. Das ist die Edeka Hausmarke. Yeah. Ne? Und Apecrime hat einen Werbedeal mit Booster bekommen. Ah. Und, weil sie aber auch mehrere Millionen Abonnenten haben. Die sind halt auch einfach um einiges größer. Und Tanzverbot hat wie viele Abonnenten? Ich glaube, der geht auf die Millionen zu. Der ist, glaube ich, bei 600.000, 700.000. Aber Apecrime gehört halt wirklich zu den Top 10 Kanälen in Deutschland. Genau. Und er ist halt auch kein Werbeträger. Ne? Also mit dem wollen nur ganz wenige werben. Mit dem willst du keine Werbung machen, wenn dir in irgendeiner Form. Aber er macht's halt trotzdem. So, du kannst mit dem Werbung machen, wenn du halt die BVG könnte mit dem Werbung machen. Gut, aber er wird jetzt nicht dafür bezahlt, dass er nur Booster trinkt. Er macht es einfach so, ohne es zu wollen. Und genau das, darüber hat er sich aufgeregt. Weil er trinkt das ja so. Wie kann das denn sein, dass Apecrime, die er noch nie Booster hat trinken sehen in ihren Videos, warum kriegen die diesen Werbedeal und er nicht? Genau. Und er hat dann ein Video gemacht. Also hat er sich so ein bisschen in die Bresche gelegt für den. Der Bischen ist nicht, der fängt dann an zu brüllen in seinen Tweets. Wie kann das denn sein? Ich glaube auch 7 oder 8 Minuten schreit er sich da einen ab. Aber das Ding ist, es ist auch irgendwie lustig. Also wenn man vor diesem Kontext sozusagen, warum sponsert die und nicht mich. Als würdet ihr jetzt ein Video machen, ey, wie kann das denn sein, dass Cristiano Ronaldo einen Werbedeal mit Mercedes hat und ich nicht? Ja. Und aber das hat die 187 Straßenbahn ja auch mit Lacoste gemacht. Ja? Ja, die haben immer nur Lacoste getragen, bis dann irgendwann, wo sie dann so groß waren, auch endlich Lacoste-Klamotten von denen geschickt haben. Das ist auch irgendwie ganz cool. Also an sich finde ich es lustig. Macht ja auch Sinn, muss man sagen, ne? Wenn jemand mit so einer großen Breitenwirkung sagt, so, ich bin hier, ne, ich esse Milka-Schokolade, bis mir Bier zum Hals wieder rauskommt. Warum sponsert seid ihr mich nicht. Für die Marke macht es Sinn, dann da einen Deal einzugehen. Es ist trotzdem ganz schön von arrogant und von oben herab. Nein, ich glaube, das Problem ist vor allem, also wenn das mit dem Augenzwinkern gemacht wird, finde ich es eigentlich super lustig. Aber er macht es halt nicht so richtig mit dem Augenzwinkern. Plus seine Community ist da natürlich sehr aggressiv dahinter und haben halt dann angefangen, zum Beispiel Edeka überall auf Facebook und so weiter wüst zu beleidigen, was natürlich, also das Influencer-Marketing an sich runterzieht. Die werden nie wieder mit ihm arbeiten. Andere Marken werden sich auch hüten, mit ihm zu arbeiten. Mhm. Und wahrscheinlich hat das sogar Apecrime dann auch noch geschadet, weil die halt jetzt so ein Werbedeal mit denen haben und plötzlich kriegen sie aber nicht die erzielte Werbung und dass irgendwie alle sie geil finden, sondern sie kriegen nur Hasskommentare, dass sie nicht Tanzverbot gesponsert haben. Ja, wobei ganz viele Marken immer sehr clean sein wollen. Ne? Also wir haben das immer wieder, ich habe das damals mitbekommen, ich habe mit ProSieben in deren Netzwerk mal zusammengearbeitet und die wollten mich für einen Coca-Cola-Kanal. Und da hieß es aber nicht nur, dass du auf gar keinen Fall verbotene Worte sagen darfst und da gehörte fast alles dazu, was ich normalerweise so sage. Ne? Heute habe ich mehrfach Worte gesagt, die ich da nie sagen durfte, sondern du musst auch eine cleane Persönlichkeit sein. Das heißt, die durchleuchten dich vorher. Hattest du Skandale, ist auf deinem Kanal irgendwas passiert? Und war bei mir nicht der Fall. Ne? Ich habe im Haus gemacht einen Sexismus-Skandal früher an der Backe gehabt, auf den wir jetzt hier lieber nicht eingehen, aber oha. Dementsprechend. Das sparen wir uns für später. Ja. Ja, ich meine, dass Frauen ein unwertes Leben sind, das kann man ja hier auch mal so sagen. So, nee, okay. Genau. Halt, stopp! Moment! Liebe Werbekunden, Sie können die Lester-Schwestern jederzeit genau buchen. Nee, und das, ne, da, und das dachte ich so, Alter, krass, da wird sogar die Person durchleuchtet. Als nächstes stehen sie vor der Wohnung meiner Oma und sagen, sag mal, hat der früher geklaut in der Schule? Ich bin, und dann sagt sie, ja, die Murmeln vom kleinen Tim, ja, da haben wir mit nach Hause genommen, da haben wir eben, so, nee, aber da, da hat, das hat dann Dena bekommen. Der hat dann die, Dena ist clean genug, den kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber deswegen, Felix von der Laden. Felix von der Laden. Und genau. Genau, deswegen kannst du, mit dem kannst du keine Werbung machen. So, das, aber ja. Naja, auf jeden Fall war das so der erste Skandal. Es gab dann noch mehr Sachen, die irgendwie vorgefallen sind. Ja, warte mal ganz, darf ich kurz was sagen? Wer aber Werbung machen kann, bist du. Auf jeden Fall. Ich war nämlich gestern, war ich wirklich beim Edeka drin. Ah, ja. Und dachte mir, und habe die ganze Zeit so Lästerschwester im Kopf gehabt. Dachte mir, ja gut, morgen treffen wir die, was können wir dann so ungefähr machen? So, auf einmal sehe ich dich im Regal. Ich habe auch was vorbereitet. Warte jetzt kurz. Wie du hast nicht im Regal gesehen? Was? Hä? Wahrscheinlich ich bin ganz stolz. Einfach jemand. Und zwar ist der Robin eigentlich Testimonial. Das Gesicht, das Testimonial von Giotto. Pass auf, ich habe es vorbei. Guckst dir bitte an. Und ich dachte, das ist doch der Robin. Das ist doch unglaublich. Das habe ich gestern im Regal gesehen. Vor der Giotto-Balkon ist das Testimonial der Robin-Blase. Das bin ich in 10 Jahren. Das bist du in 10 Jahren. Ja, also guckt euch jetzt ganz kurz, googelt jetzt ganz kurz mal Giotto. Ich will keine Werbung machen, aber das ist halt einfach Robin. Wenn ihr jetzt einen YouTube-Kanal hättet, hättet ihr es in die Kamera zeigen können. Aber Scheiße, haben wir nicht. Genau, also das zum Thema Werbung machen. Ja. So. Jetzt, genau, auf jeden Fall, was dann passiert ist, sozusagen, es gab tatsächlich wohl eine Anzeige. Und diese Anzeige wurde aber von einem Zuschauer, wusste ich auch gar nicht, dass man das so indirekt machen kann bei solchen Fällen. Doch, also, wegen Beleidigung kann jeder, also ich glaube, wenn du, wenn jemand sieht, dass du jemanden beleidigst, kann dich diese Person anzeigen. Das, spannend. Ja. Hatte ich keine Ahnung. Wir sind ja wieder in den rechtlichen Gefilden. Warte mal kurz. Also ich fühle mich jetzt, du hast jetzt irgendwas Blödes über mich gesagt, zum Beispiel. Nein, nicht nur über dich. Ich sehe, dass er schlecht über dich redet und möchte dich verteidigen und deswegen zeige ich ihn an. Ja, genau. Wenn du als Augenzeuge daneben stehst, kannst du in seinem Namen oder in deinem Namen aber zeigst du jemand anderen wegen Beleidigung an. Muss das Opfer dann nicht trotzdem dem zustimmen oder? Ist wieder, da werden unsere Rechtsexperten im Reddit-Forum wahrscheinlich wieder mehr wissen. Wahrscheinlich aber auch komplette Scheiße erzählt, aber so ist es durchaus. Aber das ist zumindest das, was sie jetzt behaupten, dass das halt einfach ein Zuschauer war und also alles, was hätte man eigentlich sofort aufklären können, aber es bringt natürlich keine Klicks. Genau, also Herr Newsom hätte einfach nachfragen können, macht er nicht. So, es steht wohl auch in diesem Anschreiben, du kriegst ja von, keine Ahnung, Staatsanwaltschaft oder der Polizei so ein Schreiben und da steht das dann drin, wer die Kläger sind, wer die Opfer sind, die Täter sind. Du kannst, glaube ich, anonym klagen. Genau, aber die Abraham behauptet, dass es bei ihnen im Brief drin stand. Ach so. Ist auf jeden Fall wieder so typisches Aussage gegen Aussage Kindergarten. Auf jeden Fall hat Tanzverbot dann ein Video gemacht. Also erst hat Herr Newstime noch ein Video gemacht, wo er auf das Statement eingegangen ist. Dann hat Tanzverbot ein Video gemacht, in dem er sagt, nee, das Abraham sagt, stimmt alles gar nicht, die haben mich angezeigt. Was ja auch legitim wäre, wenn er sie wirklich beleidigt hat. Also, das heißt also, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt aber gibt es schon 5 Videos zu dem Thema. Wahnsinn. Genau, und dann hat Herr Newstime noch ein Video gemacht. Und das Video, das ist wieder so typisch Herr Newstime, ne? Anstatt dass er einmal bei ApeCrime anruft oder beim Management von ApeCrime anruft und halt sagt so, hey Leute, habt ihr so ein paar Kredenzen, ein Statement geben? Ne, oder was? Der Tomic würde das zum Beispiel machen. Der hätte schon längst bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft angerufen und hätte gesagt, können Sie mir mal die Anklageschrift irgendwie geben oder so? Oder die Anzeige irgendwie vorlegen. Auf jeden Fall null Journalismus in irgendeiner Weise, haut er direkt das dritte Video zu diesem Thema raus, innerhalb von irgendwie 2 Tagen. Lügt ApeCrime. Einfach nur basierend auf Aussage gegen Aussage schon so einen reißerischen Titel zu packen. Und nur basierend auf den Videos. Er hat niemandem gesprochen. Weiß nichts. Das ist mal wieder YouTube. Also jetzt habt ihr so ein Bild davon, womit wir uns normalerweise rumschlagen. Was ist eure Meinung dazu? Aber das heißt, dass Tanzverbot auch ganz viel Zeit hat. Er verdient ein Tanzverbot ohne Werbedeals auch genug mit YouTube? Das Einzige, worauf sich diese YouTuber, die auch zu den eher manche anderen auch gehören, Excel95 ist zum Beispiel noch einer, was die den ganzen Tag zu tun haben, ist um 14 Uhr aufstehen und sich dann auf ihren Livestream abends vorzubereiten, indem sie sich dann wieder um Kopf und Kragen schreien. Einmal einkaufen dann gehen. Sein Hauptformat ist einkaufen gehen. Also er geht zu Lidl, kauft sich Tanzverbot, kauft sich Brötchen, Würstchen und isst die dann. Und sagt so, ich habe die gekauft. So, und dann isst er die im Livestream dann auf. Und das ist so. Also wenn ihr euch denkt so, du bist doch noch Station Voice von MTV. Lass das sein. Mach einfach Livestream, iss eine Wurst vor der Twitch-Kamera und boom, Erfolg. Ja, mache ich das nächste Mal. Gut. Bei wie viel sind Scheiß auf alles. Oh mein Gott. Ich mache nur noch. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Dann würde ich sagen, das ist doch euer Klassiker, das ist unser Klassiker. Dann würde ich sagen, wir möchten euch noch hinweisen bei den Girls von Schwarzes Konfetti. So muss man einfach nur, wo seid ihr überall? Wir sind auf Spotify, Deezer, iTunes und in so Podcast-Apps, alle wie man so kennt. Alle sind bei Deezer. Sind wir auch noch wir sind zu hip. Wir machen sowas nicht. Ja. Nee, haben wir ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sich das so unglaublich krass lohnt, bei Deezer zu sein. Aber ich will jetzt auch nicht haten und lästern. Ja. Gut. Wenn die das hören, dafür sind wir auch zuständig. Ja, gut. Dafür sind wir zuständig. Danke, dass ihr da wart. Es war sehr schön mit euch. Wir machen jetzt gleich noch einen Podcast mit euch. Und Naja, es geht darum, dass wir nur die weibliche Sicht der Dinge immer bequatschen. Und jetzt wäre es mal schön, wenn wir mal die männliche Meinung hören. Das heißt, wenn ihr intime Geschichten von Robin Blase und David Heinemann wollt. Robin Blase hat auf jeden Fall intime Geschichten. Ich habe zwei. Kommt zu uns. Mein Sohn ist meine Tochter ist folgendermaßen entstanden und dann haben wir es auch noch mal einmal probiert. Ende. Ja, dann kommen wir, hört das da. Mädels, danke vielleicht irgendwann noch mal in der Zukunft und tschüss auch an den Rest, an die Zuhörer. Ja. Tschüssi. Ciao.